Und der Radiotatort führt uns heute in den Norden, nach Usedom, an die polnische Grenze. Dort wird die Leiche eines Hamburger Kurierunternehmens gefunden. Alles sieht nach einem Raubmord aus, doch für Bettina Breuer vom LKA Hamburg steckt da noch mehr dahinter. Sie hatte den Mann schon länger im Visier, als Kurierfahrer der Zigarettenmafia. Und bald glaubt sie auch nicht mehr an einen Mord im Milieu von Geldwäsche, Prostitution und Immobilienspekulation. Boże, coś polskie, przez tak liczne wieki, o tarczał, tarczał, tarczał, dał tym też, a sam zimno. Kurz raus werden. Holz holen. Gibt kein Holz mehr. Alles verbrannt. Verbrannt auf der Schuppen. Hinterm Haus. Da sitzen sie. Im Schatten. Im Schatten vom Friedhof, das ist nicht. Komm doch weg vom Fenster. Immer starrst du runter auf den Friedhof. Kannst du nicht schlafen? Nein, kein Schlaf. Ich spiele kein Schlaf. Das muss der Vollmond sein. Hast du schon wieder schlecht geträumt? Es war genau so. Ein Mond, blutrot. Lass es gut sein mit den alten Geschichten. Schlaf, Großvater, schlaf. Blutrot. Versunkene Gräber. Hörspiel von Elisabeth Herrmann. Moin, moin. Oh, moin. Wer hat den Toten gefunden? Herr Kriminalhauptkommissar, tut uns leid, dass wir Sie so früh aus den Federn. Die Dame, da hinten bei den Sannis war's. Ihr Hund ist heute Morgen ausgebüxt, sie hinterher. Naja, sie kriegt jetzt was zur Beruhigung. Kein schöner Anblick. Der Tote hatte Papiere dabei. Oh, er ist schon identifiziert? Ja, zweifelsfrei. Ja, Sigmar Schwertfeger, 55, aus Hamburg. Er ist nach dem jetzigen Stand der Dinge mit einem schweren Gegenstand erschlagen worden. Eisenrohr vielleicht. Und Ort ist nicht Tatort. Das sind Schleifspuren. Sieht so aus, als hätte man die Leiche im Boot hierher transportiert. Und dann hier abgelegt. Und wann ist die Spuse fertig? Oh, hauer, hauer, ha. Oh, das dauert. Sie sehen ja, der halbe Strand ist abgesperrt. Im Moment nehmen Sie gerade Gipsabdrücke von den Fußspuren. Hier entlang, bitte. Oh, wirklich kein schöner Anblick. Der halbe Schädel ist zertrümmert. Muss aber jemand eine ganz schöne Wut gehabt haben. Wissen wir schon Näheres? Jo, war ein Kleinunternehmer. Hatte so eine Klitsche für Kurierfahrten. Und jetzt kommt's. Na, was denn? Der Mann stand auf der Fahndungsliste des LKA Hamburg. Referat organisierte Kriminalität. Hätte vor 2 Tagen eine Vorladung gehabt. Sollte gegen die Zigarettenmafia aussagen. Stand im Verdacht, Kurierfahrten für diese Herrschaften gemacht zu haben. Hamburg? Jo. LKA Hamburg? Jo. Organisierte Kriminalität? Jo. Dann hoffe ich, dass Sie äthiopischen Hochlandkaffee aus fairem Handel mit Biogütesiegel auf der Wache haben. Jo, nee, warum? Weil die Dame keinen anderen trinkt. Guten Tag, bin ich hier? Jens! Oh, das gibt's doch nicht, mein Gott. Ist das lange her. Bettina, komm rein. Gib mir deinen Koffer. Hast dich gar nicht verändert, sag mal. Ach, tu doch nicht so. Hallo. Hallo. Bettina Breuer. Ich bin vom LK Hamburg, Kriminalkommissarin, Referat organisierte Kriminalität, ich weiß. Ja. Der Herr Obtentin hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Ach ja? Berthold Kaminski, Polizeiobermeister. Ich bin sozusagen gewissermaßen die Stallwache hier auf der grünen Insel. Der Herr Kriminalhauptkommissar ist auch erst heute Morgen aus der Kreisstadt hierher gekommen. Ein Mord hatten wir seit Jahren nicht. Geben Sie mir noch Ihren Koffer. Wie war die Reise? Horror. Bis Greifswald geht's ja noch, aber dann, oh Gott, ein Kaff nach dem anderen. Jens, sag mal, was hast du verbrochen, dass es dich bis nach Vorpommern verschlagen hat? Hm? Sag mal. Oh, Bio, Fairtrade, äthiopisches Hochland und das auf der grünen Insel? Du hast an den Kaffee am Morgen danach immer hohe Anforderungen gestellt, wenn ich mich recht erinnere. Ebenso hoch wie an den Mann für die Nacht davor. Mensch, lass dich mal ansehen. Gut siehst du aus. Die Ehe bekommt ihr. Ja, ich bring dann mal Ihren Koffer weg. Ist Ihnen der Schreibtisch hier recht? Ja, ist gut. Ich habe Ihnen eine Kopie der Akte Schwertfeger zusammengestellt. Danke. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend, ne? Ja, danke. Ihnen auch. Ja. Ja, aber du wirst mich doch wohl noch kurz briefen, bevor es zurück an Hof und Herd und nach Anklam geht? Setz dich. Danke. Schwertfeger, Sigmar. Vermutlicher Todeszeitpunkt heute Nacht zwischen 2 und 4 Uhr. Um 5.52 Uhr ging beim KDD der Anruf einer Spaziergängerin ein. Ihr Hund hat die Leiche entdeckt. Der Mann wurde mit großer Wucht erschlagen, allerdings nicht am Strand. Die Spurensicherung tippt beim Täter auf einen sehr schlanken, recht kleinen Mann mit Schuhgröße 43. Und ich auf Raubmord. Warum bist du dir da so sicher? Er soll eine große Menge Bargeld bei sich gehabt haben. Zumindest hat er es vorübergehend im Hotelsafe deponiert. Wie viel wissen wir noch nicht? 30.000. Er hat sie vor einigen Tagen von seinem Konto in bar abgehoben. Wir gingen davon aus, dass er Botenjobs für die Zigarettenmafia erledigt hat. Ein Handlanger, keiner von den Großen. Er hatte eine Vorladung, ich wollte sehen, ob er vielleicht kooperiert. Das muss wohl jemand mitgekriegt haben und hat ihn zum Schweigen gebracht. Möglich. Ich gehe trotzdem eher in Richtung Raubmord und Beischlafdiebstahl. Er hatte am Abend vor der Tat noch Besuch von einer jungen Dame, vielleicht der Lockvogel. Hier. Hübsches Mädchen. Kaum 20, schätze ich. Wer ist sie, eine Prostituierte? Wir wissen es nicht. Die Phantomzeichnung wurde nach Angaben der Hotelbesitzerin erstellt. Ihr gehört die Pension Seemöwe. Warum haben wir ihn bloß aus den Augen verloren? Wir haben gedacht, er wäre nur ein kleiner Fisch. Komm mit. Ich zeig dir, was wir gefunden haben. Die Kleidung ist noch im Labor. Wir haben noch nicht viel. Das Einzige ist, dass Schwertfeger zum Zeitpunkt seines Todes 1,6 Promille hatte. Und ist das eine Brieftasche hier? Ja, leer. Nur ein paar Münzen. Aber Ausweis, Führerschein und Kreditkarten sind noch da. Eine abgerissene Fahrkarte für die große Bernsteinbäder-Rundfahrt. Die hat er wohl auch noch gemacht. Ach, guck mal hier und das Foto. Ist ja uralt. Birkenfelde, 1937. Vermutlich Schwertfegers Familie. Urahne, Ahne, Mutter und Kind. Wie hieß sein Hotel? Seemöwe, Albeck. Einzelzimmer 54 Euro. Ja, da hätten wir noch was frei, inklusive Frühstück. Schön. Aber kein Seeblick, nur Weitblick, dafür sehr ruhig. Wenn Sie einen Strandkorb wollen oder einen Bootsausflug oder ein Fahrrad, das können Sie auch mieten. Ich bin eigentlich zum Arbeiten hier. Breuer, LKA Hamburg. Kann ich das Zimmer von Herrn Schwertfeger sehen? Natürlich. Aber da ist nichts mehr. Die Polizei hat es freigegeben und da haben wir es fertig gemacht. Und heute Nachmittag kommt die Frau Schönborn aus Recklinghausen. Seit 8 Jahren immer das gleiche Zimmer. Und da haben wir uns beeilt, denn die Frau Schönborn ist Allergikerin. Ja, ist gut, schon gut. Es ist ja auch nicht hier passiert. Nein. Gott sei Dank. Stellen Sie sich das mal vor. Ihre Kollegen haben ein paar Sachen von Ihnen mitgenommen. Aber Was mache ich denn mit dem Rest? Hat der arme Mann Welcher Rest? Hier bewahre ich auf, was die Leute alles so liegen lassen. 23 Regenschirme habe ich mittlerweile. Brauchen Sie einen? Nee. Ist das Schwertfegers Koffer? Ja. Das haben aber Ihre Kollegen schon durchgesehen. Hier, ein paar Schuhe, Unterwäsche, was zum Wechseln. Und der Kulturbeutel. Da ist noch eine fast volle Flasche von diesem italienischen Aftershave drin. Das kann man doch nicht einfach wegschmeißen, oder? CDs. Die Ötztaler Almschnalzler, der Funkenregen der Volksmusik. Und hier, Twilight, der neue. Der ist ja noch keine 2 Wochen in den Kinos, das sind Raubkopien. Wahrscheinlich vom Polenmarkt, in Swinemünde. Was ist das hier? Investment Bernsteinküste. Wohnen, wo andere Urlaub machen. Alte, neue Heimat Pommern. Ja, diese Prospekte waren auch im Zimmer. Das sind dem Kager seine. Der legt die überall aus. Wer ist denn Kager? Na, das sind dem seine Baustellen. Joint Ventures, sagt er dazu. Wir Olbecker nennen das anders. Wie denn? Eine Schweinerei. Ach so. Ja, klingt ja nicht so, als wäre Kager hier sonderlich beliebt. In jeder Stadt gibt's einen. Den sieht man lieber von hinten. Ach, boah, Scheiße. Scheiß Vollmond hier. Komm, was soll's. So, was haben wir denn hier? Immobilien, Investment für Generationen. Schaffen Sie bleibende Werte. Europaprojekt Vinetta, Hotel- und Apartmentkomplex an der deutschen und polnischen Bernsteinküste. Ein Zimmer, Küchenzeile, Balkon ab 30.000. Ja, ist doch ein Schnäppchen. Komm raus! Ich hab dich gesehen! Du glaubst, weil du im Schatten bist, sehe ich dich nicht. Ich sehe dich, du. Ich kann dich sogar riechen, du. Du stinkst. Halt! Stehen bleiben! Polackengesindel! Verschwindet! An die Wand! An die Wand! Umdrehen! Hände hoch! Verdammt. Gesicht zur Wand! Da bist du wieder. Ich werde dein Schiff gelöst. Ich werde dich kommen. Wir kommen mit der Kinesische. Hat die Möbel für Hat sich so lange versteckt. Hat nie gewusst, dass der Krieg aus ist. Aus ist. Großvater? Du kannst doch nicht immer nachts auf den Friedhof, ohne mir was zu sagen. Ich mache mir Sorgen. Komm mit. Komm nach Hause. Herr Kager? Herr Kager, guten Morgen. Moin. Sind Sie die Kommissarin aus Hamburg? Ja, wir haben vor einer halben Stunde telefoniert. Sie ermitteln in dem Mord, habe ich aus der Zeitung gelesen. Schreckliche Sache. Ich habe nicht viel Zeit. Um was geht's? Wir haben einige Prospekte von Ihren Bauprojekten im Koffer des Toten gefunden. Kennen Sie den Mann? Sigmar Schwertfeger. Sehen Sie sich das Foto genau an. Hat er mit Ihnen gesprochen? In beiden Fällen nein. Und diese junge Frau hier? Phantomzeichnung. Kann ich mir nie den Menschen dazu vorstellen. Wo habe ich denn... Versuchen Sie es. Nein, sagt mir nicht. Schade. Hier, setz den Helm auf. Sind Sie schwindelfrei? Wie viele Stockwerke werden das? 8. Von hier oben haben Sie einen Blick fast bis zur Danziger Bucht. Gab es da keine Probleme mit der Baugenehmigung? Ja, natürlich. Aber letzten Endes siegt die Vernunft. Die Leute wollen Komfort und Facilities, olympisches Becken, griechische Therme und das in Ausmaßen römischer Dekadenz. 3000 Quadratmeter Wellness und Blick aus dem 10. Stock auf idyllische Bauernhäuschen. Da drüben, kommen Sie mal her. Na, na, keine Sorge, ich halte Sie schon fest. Das ist ja nett. Ganz schöner Wind hier oben. Ja, Himmel, die Baustelle auf der anderen Seite der Swine, das ist unser zweites Projekt. Was wir hier schaffen, da sollen sie erstmal einer nachmachen. Arbeitsplätze, Infrastruktur. Und warum ist das da drüben schon fast fertig und wir stehen hier zwischen Stahlbeton und Schalung? Sagen Sie es mir. Deutschland, das Land der Vorschriften. Polen, das Land der Zukunft. Ja, gut, also. Lassen Sie mich mal. Ja, so Streichhölzer sind natürlich auch ziemlich unpraktisch hier oben. Jazzclub Mewa, Swino. Sagen Sie einfach Swinemünden, das macht ja jeder so. Sind es Ihre? Nee, nie gesehen. Muss von meinen Polen sein. Ihre Polen? Ach, Sie meinen die Arbeiter. Das Europaprojekt hat aber hauptsächlich deutsche Investoren, oder? Jetzt passen Sie mal auf, was wir hier machen, wendet sich an ein internationales Publikum. Ja? Natürlich auch Deutsche. Und die lieben Polen und die Ostsee. Die wollen einfach wieder was haben, was sie vererben können. Wieder was haben? Mhm. Was ist denn eigentlich, wenn ich so ein Apartment kaufen möchte? Ab 30.000 Euro. Verdienen Sie so viel als Beamtin? Nehmen Sie das Geld auch in bar? Ach, da hier weht der Wind. Schwarzgeld. Nee. So nicht. Alles tipptopp und 1A und korrekt bei mir. Da warten die doch alle drauf, dass ich einen Fehler mache. Wer ist denn die? Ulrich! Was ist denn das für eine Scheiße hier? Jacek! Jacek! Ja, Meister? Bring die Dame nach unten, wenn Sie weiter keine Fragen haben. Herr Kager, warum mag Sie eigentlich keiner, wo Sie doch so viel Gutes tun? Vielleicht, weil ich nicht hier bin, um gemocht zu werden. Das da ist Ihr Wagen? Leibang. Sind Sie Kunde von Herr Kager Investment? Gute Wahl, gute Bau, solide. Polnische Zimmerleute sind Beste der Welt. Ich weiß, Sie haben Danzig wieder aufgebaut. Gdańsk, das ist Kultur, nicht Profit. Kümmern Sie sich um Kagers Kunden? Wenn auf Baustelle, ja. Gefährlich ohne Helm. War dieser Mann schon einmal hier? Ja. Und dieses Mädchen? Moment. Schauen Sie sich das Bild genau an. Goschka! Sie können doch nicht einfach... Jacek? Hallo? Jacek? Verdammte... Schuhe abtreten. Warum ihr immer den ganzen Sand mit reinbringen müsst? Ja, tut mir leid. Kagers Baustelle. Ich habe das Gefühl, da laufen nur Schwarzarbeiter rum. Sollte man da nicht mal eine Razzia machen? Usedom ist Grenzgebiet. Wenn du hier jedem Tellerwäscher auf die Finger klopfst, können vor allem die kleinen Betriebe dicht machen. Ja, Kaga ist aber einer von den Großen. Er steht nicht im Mittelpunkt unserer Ermittlungen. Aber vielleicht in meinen? Herr Kaminski, Sie können doch Polnisch, oder? Alle tylko trocha. Nur ein bisschen. Gut. Was heißt Goschka? Sowas wie verflucht oder Mist oder das ist die Mutter meiner zukünftigen Kinder oder so? Goschka, das ist ein polnischer Mädchenname. Kommt von Malgorzata. Ach so. So heißt also unsere Unbekannte auf dem Phantombild. Einer von Kagas polnischen Arbeitern hat sie erkannt. Vielleicht rückt das ja Kaga wieder ein bisschen mehr in den Fokus seiner Aufmerksamkeit. Das Europaprojekt Vinetta. Versenken Sie Ihr Geld da, wo Klügere damit Urlaub machen. Das ist gut. Die kenne ich doch längst. Gerade kam der Bericht deiner Kollegen aus Hamburg. Sie haben die Wohnung des Toten durchsucht. Schwertfeger hat die Dinger gesammelt wie Briefmarken. Europaprojekt Vinetta, Sohle-Thermalbäder in der Uckermark und Ferienparks in der Eifel. Konnte sich wohl gar nicht entscheiden, wohin mit seinem Geld. Er hatte eine Vorladung, von mir persönlich. Die lässt er doch nicht in den Wind schießen, um nach Usedom zu fahren. Eure Vorladung lag ungeöffnet im Flur. Was? Er hebt sein Geld ab, will sich eine Datsche am Meer fürs Alter kaufen und gerät an dieses süße, junge, unschuldige Ding, Goschka. Sie ist wirklich eine Schönheit. Und das war Schwertfeger nun mal nicht. Nee, die Zeiten, in der junge Polin übergewichtige Mitfünfziger brauchen, sind vorbei. Ich bleibe bei organisierter Kriminalität. Irgendwas an dieser plötzlichen Reise stimmt nicht. Dieser Schwertfeger war 56. Wieso schleppt er einen Haufen Raubkopien mit sich rum? Verstehe ich nicht. Ja, haben wir bereits zu Protokoll genommen. Die Ötztaler Almschnalzler. Die hat er vom Polenmarkt, direkt hinter der Grenze. Da gehen fast alle hin. Ja, kann man da nicht vielleicht mal genauer... Polen, Bettina, keine Chance. Was hast du vor? Ja, also, ich mag Volksmusik. Sehr, wenn ich es mir recht überlege. Ich muss dich nicht erinnern. Nein. Ich will dich aber erinnern. Nein. Dass ich dich heute Abend zum Essen einlade? Papierosse, Papierosse, Zigarette. Zigaretten? Danke, nein, danke. Ei, Schorsch, guck mal. James Bond. Der ist doch ganz neu in der Kinos, gell? 5 Euro. Harry Potter 7-2. Neue Teil von Twilight. Woher kommen die? Wer stellt die her? Przepraszam, nie zrozumiałem. Also, ich nehme den Karibikfluch. Wenn Sie mir den ein bisschen billiger machen können... Egal ist es nicht. Sie machen sich strafbar. Das wissen Sie schon, oder? Was mischen Sie sich dann jetzt ein? Josh, gib dem Mann mal 5 Euro. 4 Euro. 4 Euro. 5. Kennen Sie diesen Mann? War er hier und hat diese CD gekauft? Ötztaler Almschnalzler. Ist jetzt nicht der Tode vom Strand? Ich hab's in der Zeitung gelesen. Hat der etwas mit dem Bollemarkt zu tun? Man muss schon aufpassen. Auch mit dem Portemonnaie. Machen Sie bloß immer die Tasche zu. Hallo, ich hab Sie was gefragt. Was ist er? Wenn Sie nicht wollen, die Bohle wollen Sie nicht. Schade. Ich hab ihn schon bei 4 Euro. Josh? Josh! Ein Kaffee, bitte. Mit Zucker? Milch? Nur Milch, danke. Ach, darf man hier rauchen? Die sind ja hübsch, Ihre Streichholzbriefchen. Hinten im Club nach dem Konzert. Geht los um 9 Uhr. Wollen Sie Ticket? Nein, ich... Goschka! Potentin? Hi, ich bin's. Ach, Bettina, wo steckst du denn? Wir sind seit einer halben Stunde verabredet. Pass auf, ich bin noch drüben, auf der anderen Seite, in Polen. Am Hafen von Swinemünde. Und hier gibt's einen Jazzclub mit dem schönen Namen Mewa, Möwe. Und genau da habe ich unsere Unbekannte getroffen, Goschka. Du musst eine Festnahme veranlassen, Jens, sofort. Das werde ich. Ich hol dich in Handschellen da raus, wenn du nicht sofort verschwindest. Jens. Dein Fisch wird kalt. Nicht schlecht, oder? Du, hervorragend. Wir könnten glatt eine Dependance auf Sylt aufmachen. Ach stimmt, da kommst du ja her. Mhm. Das Meer, der Strand, die Dünen auch. Also hier an der Ostsee ist alles irgendwie sanfter. Hm. Nur die Menschen nicht. Die sind was ganz Eigenes. Hier, guck mal. Die Ötztaler Almschnalzler? Hm. Ja, Souvenir aus Swinemünde. Die hast du doch nicht etwa gekauft? Bettina. Nein, nein, die habe ich nicht gekauft, das war eher Zufall. Also die habe ich quasi geschenkt bekommen. Gib sie deiner Frau. Na, kennst du sie aber schlecht. Nee, gar nicht. Wie ist sie denn so? Und sag mal, wie geht es dir eigentlich? Verheiratet, 2 Kinder? Komm uns doch mal besuchen. Du hättest mal ein ganz großer werden können. Wir haben dich alle so hoch oben auf der Karriereleiter gesehen, dass schon der Gedanke daran Nackenschmerzen machte. Tja, das war ein klassischer Rückübertragungsfall nach der Wende. Aus heiterem Himmel. Für meine Frau war völlig klar, dass sie das Erbe annimmt. Und plötzlich steht man vor der Frage, wie sehr man einen Menschen liebt. Und bis wohin man ihm folgen würde. Mhm. Und in meinem Fall hieß das sogar bis nach Anklam. Es ist schön da. Das Meer so nah. Und die anderen? Die, die vorher in dem Haus gewohnt haben? Wir haben sie nie kennengelernt. Aber meine Tochter hat etwas gefunden in einem Baum. Was denn? Einen Brief. Von den Kindern des Vorbesitzers an die Kinder der Nachfolger. Und was stand da drin? Die geheimen Lieblingsplätze. Die beste Stelle zum Fischen am Fluss. Auf welche Bäume man klettern kann und so. Eine Gebrauchsanweisung für die neue Heimat. Eine Schatzkarte von Erinnerungen. Wir sind nicht die einzigen. Fast alle Höfe und Hotels auf Usedom und in Vorpommern sind wieder in Familienbesitz. Nee, ihr habt Glück gehabt. Hätten die Alliierten die Grenze damals nur ein paar Kilometer weiter westlich gezogen? Ja. Sag mal, wann schaltest du endlich Interpol ein? Wir müssen auch in Polen ermitteln. Der Mord hat etwas mit dem Europaprojekt zu tun. Heute Morgen warst du noch bei organisierter Kriminalität. Ja, gut. Da drüben sitzen ein paar Kids und machen Raubkopien. Das ist natürlich zu klein für Hamburg. Also... Wir müssen mit Goschka reden. Und dafür brauchen wir Amtshilfe aus Polen. Wir arbeiten sehr eng mit der polnischen Polizei zusammen. Mehr geht im Moment einfach nicht. Und eine verdeckte Person? Alle meine Leute sind gerade in der Hooligan-Szene unterwegs. Ich habe niemanden, den ich auf die Schnelle anfordern könnte. Aber ich... Herr Gartmann! Hey, was bist du das? mit Sonnenbrille und Flechtkörbchen. Ja, ist doch nicht Bettina, schlecht, oder? Das macht dich 30 Jahre jünger. Spar dir deinen Charme, Jack, du wirst ihn noch brauchen. Komm, wir nehmen eine Kutsche. Das ist doch mal eine Art des Reisens. Ja. Aalbecksbienemünde, 3 Kilometer, schön in einer Stunde. Entschleunigung ist das halbe Leben. Moment mal, sind wir jetzt schon über die Grenze? Ja. Ach, das war alles. Ich liebe Europa. Wohin geht's denn? Zur Strandpromenade. Ich will dir da was zeigen. Darfst du das eigentlich als deutsche Polizistin? Wieso? Ich liebe Europa eben auch. Sogar in meiner Mittagspause. Ja, dann sollten wir aber auch was essen. Mensch, ist das hübsch hier. Jo, wenn nicht gerade gebaut wird. Siehst du die beiden Klötze da hinten am Ufer? Ja, bildschön. Wie der Beton mit den Dünen korrespondiert. Guck mal, obwohl sie Luftlinie keinen Kilometer voneinander entfernt sind, liegen sie doch in 2 verschiedenen Ländern. Das Europaprojekt Vinetta. Ah, Vinetta, die geheimnisvolle untergegangene Stadt. Mhm. Investor und Bauträger ist Gotthold Karger. Auf seiner Baustelle arbeitet ein polnischer Zimmermann, Jacek. Hilft abends in einem Jazzclub am Hafen in Swinemünde aus. Zusammen mit einer jungen Frau, Anfang 20. Goschka heißt sie. Hier. Schönes Mädchen. Sogar als Phantombild. Genau. Und dieses schöne Mädchen ist im Moment die letzte, die Sigmar Schwertfeger, unseren Toten aus Hamburg, noch lebend gesehen hat. Zeugen sagen, sie hätten sich lautstark gestritten. War Schwertfeger auch so jung und hübsch? Naja, 56, hypertonisch und schätzungsweise 20 Kilo Übergewicht. Aber er hatte Geld, 30.000, und die sind weg. Dafür haben wir überall in seiner Wohnung und seinem Hotelzimmer das hier gefunden. Aha. Eine Investition fürs Leben. Wohnen Sie dort, wo andere... Oh, Bettina, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Du, genau so ein Sommerhaus hätte ich gerne. Hier hinten, das hier. 30er Schön, ne? Jahre. Ja, ein bisschen wie das von Thomas Mann auf der kurischen Nährung. Ja, Thomas Mann, träum weiter. Diese malerischen Häuschen auf den Fotos sollen nur das intakte Hinterland vorgaukeln. Ach so, und die kann man nicht kaufen? Apartment Bernstein, 35 Quadratmeter, Einbauküche, das kannst du kaufen. Wir müssen wissen, was Goschka damit zu tun hat. Dobre wieczór, państwo. Pan mówi po polsku? Entschuldigung, ich habe das aus dem Reiseführer. Ja. Aber guten Tag und auf Wiedersehen sollte man in einem anderen Land schon sagen können. Ja, dann guten Abend. Was darf es sein? Ein Bier bitte. Ihr habt ja hier einen Flügel. Das ist ja toll. Ich heiße Jack, Jack Gartmann. Jacek. Jacek? Ja, wieso denn nicht? Bleiben Sie. Wir machen nachher Musik, spielen Sie mit. Ja, gerne, sehr gerne. Sind das eure Flyer? Ach nee, Europa-Projekt? Ja, sind noch Wohnungen frei. Ich kriege Provision, wenn Sie kaufen. Interessiert? Nee, nicht an Käfighaltung. Nee, nee, aber diese kleinen Häuschen auf den Fotos ganz hinten, die finde ich ja, schön. Ja, Häuser in Birkovo sind nicht zu verkaufen. Goschka! Proszę! Der Herr will ein Haus in Birkovo. Mach ihm einen guten Preis. Nee. Ich mache erst mal ein Bier. Möchten Sie eine Tasse Tee, Frau Breuer? Gefällt Ihnen Ihr Zimmer? Nee. Also, ja, sehr schön. Und, kein Tee. Frau Witton, ich würde gerne noch einmal über Herrn Schwertfegers Aufenthalt sprechen. Das habe ich doch schon alles zu Protokoll gegeben. Er kam hier an, hat eingeschickt und ist wohl an den Strand. Hat viel Sand zurück ins Haus gebracht. Und das Fahrrad war auch ganz verdreckt. Und dann? Am Abend kam dieses Mädchen und hat nach ihm gefragt. Sie blieb nicht lange, keine 10 Minuten. Es gab dann diesen lauten Streit und sie ist wie eine Furie die Treppe runter und raus. Kurz darauf ist auch Herr Schwertfeger wieder los. War nicht mehr ganz nüchtern, glaube ich. Haben Sie denn eine Idee? Oh, Entschuldigung. Breuer? Du weißt du was, die scheinen hier fast alle mehrere Jobs zu haben. Deine Goschka arbeitet als Kellnerin, tagsüber macht die Ausflüge für Touristen. Aha. Ja, und sie wohnt in Birkovo. Das ist direkt auf der anderen Seite ja, der Schiene. Ja, Birkovo, du weißt, nicht das Dorf, in dem die hübschen Sommerhäuser aus Kader gut. stehen. Gut, das ist doch mal ein Anhaltspunkt. Super Arbeit, Gartmann. Kannst abbrechen und Feierabend machen. Nö. Finde. Das war ein Einsatz und der ist hiermit beendet. Ja. Sag mal, Jay. Ja? Hast du was getrunken? Ja. Das ist ein echt gutes Bier hier, Bettina. Und ein ja. ganz tolles Klavier. Und wenn ich jetzt Feierabend habe, dann kann ich einen Ausflug machen mit Goschka. Die will mir ihr Dorf zeigen. Bei Vollmond. Bei Vollmond. Ja. Mit Goschka. Tschüss. Jack, sie ist eine Tatverdeckung. Hallo? Verdammt. Eine Frage hätte ich noch. Ja, was ist denn? Wer bezahlt mir eigentlich das Fahrrad? das, das sich Herr Schwertfeger ausgeliehen hat. Das ist nämlich immer noch weg. Nicht so schnell! Vorsicht! Festhalten! Achtung! Hilf mir mal. Oh, ich glaube, es ist, wie sagt man? Platt. Ja, nun denn. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Ja. Wir sind gleich da. Was für eine Nacht. Ich liebe Vollmond. Die Welt ist schwarz-weiß, kein Grau, nur hell und dunkel, gut und böse, Schatten und Licht. Alles so einfach. Da vorne, da wohne ich mit meiner Familie. Ah, da steht der Name Giebel. Haus Vinetta. Da ist ja noch jemand wach. Ich hätte schwören können. Oh, alles schläft. Sei leise. Ich kenne das Haus. Ich kenne das Haus aus den Prospekten von diesem Kager. Oh, hat er nicht gefragt, ob er darf das mit dem Foto für seine Broschüre? Wir wollen das nicht. Ja, ja. Viele Leute kommen und suchen alte Romantik oder alte Geschichte. Seit wann wohnt ihr denn hier? Kamen aus Lemberg, umgesiedelt. Schlimme Zeit. Manchmal erzählt mein Großvater davon. Hier auf dem Friedhof hat sich ein deutscher Soldat versteckt. Hat nicht begriffen, dass der Krieg aus ist, hat geschossen. Und meine Großmutter, ach, alte Geschichte, nicht gut. War der letzte Tote auf deutschem Friedhof in Birkovo. Willst du sehen? Alte Geschichte, nicht gut. War der letzte Tote auf deutschem Friedhof in Birkovo. Immer wieder. Ja, immer wieder. Keine Ruhe. Kommen Sie und suchen Sie nach, suchen nach den Toten. Das ist nicht unsere Erde. Nicht unsere Erde. Nicht unsere Erde. Die Geister steigen aus den Gräbern. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Sie kommen zurück. Das dürfen Sie nicht. Sie nicht. Das dürfen Sie nicht. Alter Friedhof. Ist Bodendenkmal, glaube ich. Es ist ja unglaublich. Unglaublich. Versunkene Gräber. Mhm. Überwuchert, die Inschriften verwittert, die Steine geborsten. Das ist wie das Schlussbild von Don Giovanni. Fehlt nur noch der Ordensritter. Oh, dir ist schlecht. Hey, was ist? Was ist los? Kommst du nicht mit? Zu viel Bier und Fahrrad. Oh. Auf einem Friedhof soll man nicht kotzen. Ist Sünde. Und nicht telefonieren. Oh, ich komm gleich wieder. Oh, Bettina, nö, nicht jetzt. Guten Tag, hier ist Jack Gartmann. Ich bin im Augenblick nicht zu erreichen. Sie können mir aber eine Nachricht hinterlassen. Vielen Dank. Jack, melde dich. Du kannst nicht mit jemandem um die Häuser ziehen, der unter Mordverdacht steht. Ruf mich zurück. Schau mal hier. Wahnsinn. Die letzten Toten sind anscheinend 1944 begraben worden. Das ist doch verrückt. Und seitdem hat niemand mehr was an diesem Friedhof verändert. Er versinkt langsam in der Erde. Ich habe sowas noch nie gesehen. Goschka! Wahnsinn. Anna-Luise Meyerlink, geboren zu Rügenwalde im Januar 1897, gestorben zu Swinemünde 1941. Die Grabplatte in der Mitte durch. Kaum noch zu lesen. Goschka, jetzt mach doch keinen Quatsch. Trassenbeck, Schneider, Geesthöven. Alles Leute, die hier mal gewohnt haben. Warum kümmert sich keiner um die Gräber? Schwertfeger, hä? Schwertfeger? Hallo? Ist da jemand? Wer sind Sie? Jens, gibt's was Neues? Habt ihr ihn gefunden? Nein. Wir fragen gerade hüben wie drüben alles ab. Oh Gott. Jetzt mach dir doch nicht so große Sorgen. Du hast mir doch selbst gesagt, was für ein besonnener Mann dein verdeckter Ermittler. Oder verdeckte Person. Herr Oppentin, Frau Breuer, Im Spital von Swinemünde liegt ein Mann, auf den Ihre Beschreibung passt. Er wurde heute Morgen von einem Busfahrer auf dem Weg von Bekovo zur Fähre gefunden. Ich fahre sofort hin. Nein, das wirst du nicht tun. Doch. Hier, Ausweis, Dienstwaffe. Nimm sie in Verwahrung. Ich muss zu ihm. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Es tut mir leid, Bettina. Ich wollte die hübschen Sommerhäuser sehen. Mit dem Efeu und den Blumengärten. Und dann kamen wir zu diesem unglaublichen, verzauberten Friedhof. Ein verzauberter Friedhof? Ja. Ja, verzauberter Friedhof. Gehirnerschütterung, Schulterprellung. Eine Woche strenge Bettruhe, mindestens. Die Fahndung nach Goschka läuft bereits. Wir werden sie finden, Jack. Auch wenn ich mir kaum vorstellen kann, dass sie Schuhgröße 43 trägt. Nee. Die salbe Portion. Nee. Aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass sie was mit dem Mord zu tun hat. Überlass das einfach uns. Da ist noch was anderes. Schwertfeger. Ja. So hieß doch der Tote aus Hamburg. Ja. Es gibt da auf diesem Friedhof ein völlig verfallenes Familiengrab der Schwertfegers. Ach. Ja. Aber du wirst niemanden finden, der dir darüber noch was erzählen kann. Weißt du, da kümmert sich niemand drum. Fast 70 Jahre ist auch noch nicht mal Unkraut gerupft worden. Und die Kirchenbücher? Keine Ahnung. Die Leute sind doch 46 alle umgesiedelt worden. Und offenbar ist nie wieder einer zurückgekommen. Doch. Und der ist tot. Gute Besserung, Jack. Hey, wo willst du hin? Du kannst mich doch hier nicht einfach alleine lassen. Das Essen ist eine Katastrophe, gelinde gesagt. Eine Woche strenge Bettruhe. Bettina. Ich brauche sofort die Familiendaten der Schwertfegers. Alles nach 45. Sie kamen aus Pommern und sind wohl umgesiedelt worden. Also Melderegister, Geburtsurkunden, Eheschließung der Eltern und so weiter. Erbscheine, falls es das gibt. Ich will wissen, ob die Schwertfegers in Pommern Grundbesitz hatten. Okay, gib mir 3 Stunden. Wo bist du? Auf dem Weg nach Wolgast. Dort gibt es ein Archiv des ehemaligen Rats des Kreises, zu dem auch Usedom und Wolin bis 46 gehört haben. Mal sehen, ob die nicht was über die verlorenen Latifunien der Schwertfegers haben. Ach so, und Jens, fax da doch bitte eine Kopie dieses alten Fotos hin, diese uralte Schwarz-Weiß-Aufnahme von der Villa Vinetta in Birkenfelde. Haus Vinetta, Birkenfelde, heute Bekovo. Das ist es. Mhm. Wo steht denn das? 1867, als Meierei von Gustav Schwertfeger erworben. Genau. Nach seinem Tod durchgehend in Familienbesitz. 1946 vom polnischen Rat enteignet. Das ging ja flott. Also, nicht die Enteignung natürlich, dass sie das so mit einem Handgriff gefunden haben. Es steckt ja noch das Lesezeichen vom letzten Mal drin. Ach. Vor ein paar Tagen erst kam ein Mann und wollte genau das Gleiche wissen. Moment. Der hier? Ja, das war er. Es hat ihn ziemlich mitgenommen. Er wusste wohl rein gar nichts über seine Familie. Aha. Noch nicht mal, dass sie einst aus Pommern gekommen ist und dort ein Haus besessen hat. Er wollte wissen, ob es wirklich verloren ist. Und? Ist es das? Definitiv. Wir verwalten nur noch die Erinnerung. Machst du gut, Jack. Kannst du bei uns anfangen, sofort. Mit Schmerzen spielt man anders. Sieht nicht gut aus. Du musst dich hinlegen. Ich hab's im Krankenhaus nicht ausgehalten. Ja, ich hatte wohl Riesenglück. Ohne meine Lederjacke wäre ich tot. Ja. Da war wohl einer ein Freund der kurzen Wege. Totschlag auf dem Friedhof. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du jetzt sprichst. Ja, Zack. Was? Du lügst nicht schlecht. Bist uns vorgestern Nacht gefolgt? Przepraszam, nie rozumiałem, o co ci... Ich weiß von Goschka, dass sie dich gebeten hat, uns allein zu lassen. Also bist du uns gefolgt oder nicht? Nein, bin hier geblieben in Abrechnung und so. Wo ist Goschka? Weiß ich nicht, wer... Bist du Polizist? Nein, also? Also, Schwertfeger hat von der Villa Vinetta erst an seinem Todestag erfahren. Warum so spät? Seine Eltern gingen nach der Umsiedlung nach Hamburg. Sohn Sigmar kam 1956 zur Welt. Und im selben Jahr verließ der Vater die Familie. Die Mutter schlug sich als Fabrikarbeiterin durch. Mitte der 60er starb sie. Da war Sigmar Schwertfeger 10. Mhm. Er kam zum Vater, der schob ihn ab ins Heim. Niemand hat mit ihm über seine Familie geredet. Ja, wahrscheinlich, weil es sie gar nicht mehr gab. Übrig blieb ein altes Foto, von dem keiner mehr wusste, was es zu bedeuten hatte. Birkenfelde, 1937. Urahne, Ahne, Mutter und Kind. Ja. Er wird Kleinkrimineller und will seine Einkünfte anlegen. Ein Prospekt der Firma Kaga fällt ihm in die Hände. Auf der Rückseite ein Sommerhaus in blühendem Raps. Und das kommt ihm bekannt vor. Er vergleicht es mit dem alten Foto. Er vergisst alles und fährt nach Wolgast ins Archiv, bekommt die Adresse und... Interpol. Ich rufe sofort an. Herr Kaminski, bitten Sie die Kollegen in Swinemünde, sofort die Spurensicherung ins Haus Vinetta nach Birkovo zu schicken. Ich glaube, wir haben unseren Tatort gefunden. Höre ich? Die Tour nach Heilbeck ist schon vorbei. Ach, Jack, du bist es. Wo warst du denn? Ich war so betrunken, meine Güte. Komm hoch. Hübsches Schiff. Wem gehört das? Meinem Großvater. Er war Fischer. Als die Grenze aufging, hat es sich nicht mehr gelohnt. Die Bernsteinbäder-Rundfahrt. Heringsdorf, Bansin, Albeck. Ja, läuft gut. Was ist passiert? Warum hast du Verband um deinen Kopf? Ich dachte, das könntest du mir sagen. Dein Freund Jacek hat mich hergeschickt. Netter Junge. Passt wohl gut auf dich auf, hm? Sehr gut. Jack, ich... Tagsüber das Boot, abends hinterm Tresen. Und wenn das Geld nicht reicht, führt die Touristen durch Birkovo und erzählt Schauermärchen vom Friedhof. Was willst du? Sigmar Schwertfeger. Wer soll das sein? Einer von denen, die noch einmal durch das Haus ihrer Eltern gehen wollten. Woher weißt du? Du bist doch Polizei? Nein, aber ich will dir helfen. Oder auch so einer wie er? Hast du ihn reingelassen? Goschka, was ist passiert? Ihr sollt uns in Ruhe lassen. Mädchen, leg die Waffe weg. Wo hast du die überhaupt her? Vom Friedhof, Jack. Vom Friedhof. Personenabfrage hat ergeben, dass Goschka richtig Malgorzata Zielinska heißt. Sie hatten recht, Frau Breuer. Sie lebt in der Villa Vinetta. Gut, dann müssen wir rüber. Hat sich dein Bekannter noch nicht gemeldet? Er hat das Spital vor 2 Stunden verlassen und geht nicht an sein Handy. Wo kann er sein? Wer lebt eigentlich noch in dem alten Kasten da drüben? Oh. Janusz Zielinski, der Großvater. Was soll denn das? Der Kahn schafft es doch kaum bis Albeck. Gib auf. Habe ich von Jadek gelernt. Nie aufgeben. Jadek? Opa, nimm. 30.000 Euro. Hat Schwertfeger geboten für Villa Vinetta. Lächerlich. Nimm es, Jack. Geh und lass uns in Ruhe. Aber dafür bringt man doch keinen Menschen um. Er war Nazi. Nazi? Was weiß ich? Alle Deutschen wollen doch wieder haben. Kommen her mit großen Augen und tuscheln. Schau, wie kaputt. Schau, was die Polacken haben gemacht mit unserem schönen Haus. Unserem schönen Hof. Unserer schönen Villa, unserem Schloss. Großvater hat ihn weggejagt. Wir sind kein Museum und keine Diebe. Aber es sind doch nicht alle so. Manche wollen auch nur einen Blick auf das werfen, was sie verloren haben. Und wir? Haben wir nichts verloren? Meine Großeltern sind auf dem Marsch fast verreckt. Mein Vater war ihr Baby damals. Zweites Baby tot. Und dann sind sie hier und wollen neu anfangen. Und da... 1946, was ist da passiert? Ein Deutscher, versteckt, hatte Waffe, schoss. Großmutter starb. Er hat das nie verwunden. Jetzt, wo er alt ist, kommt alles wieder hoch. Alles. Was kommt hoch? Als Schwertfeger kam, war er so wütend und wollte rein. Brüllte rum. Großvater holte alte Pistole. Hat ihn bedroht. Schwertfeger wollte zur Polizei. Deshalb bin ich zu ihm. um mich für Großvater zu entschuldigen. In sein Hotel nach Ahlbeck? Ja, aber da war er schon betrunken und grölte Deutschland über alles und solche Scheiße. Und dann? Nimm das Geld und verschwinde, Jack. Ich will es nicht. Kleb Blut dran. Nimm es und geh. Das kann ich nicht. Jack, glaub mir, ich habe noch nie einen Menschen umgebracht. Warum rührt sich da nichts? Darf ich mal? Goschka, wir wissen, Sie sind auf dem Schiff und Sie haben eine Geisel. Geben Sie auf, Sie kommen nicht weit. Werden Sie stürmen? Jo, in 5 Minuten. Überall sind Scharfschützen positioniert. Das gefällt mir gar nicht. Stoi! Stopp! Sie können nicht weiter! Polizei! Halt! Bleiben Sie stehen! Stabatsch! Wer ist dieser alte Mann mit der Eisenstange? Großvater! Was machen Sie mit ihm? Ist der wahnsinnig? Die brauchen ja 3 Mann, um ihn klein zu kriegen. Die Stange. Ist das die Stange mit der Schwerfigkeit? Los, hoch da! Lass mich los, was wird das? Lassen Sie ihn los, oder ich schieße! Ich meine es ernst! Waffe runter, die warten doch schon auf dich! Dein Großvater ist dement, nicht wahr? Ich weiß nicht. Waffe runter, lassen Sie die Geisel frei. Nein, lassen Sie meinen Großvater an Bord! Und dann will ich freien Abzug! Mädchen, das wird nicht passieren. Bleiben Sie in Deckung! Befehl zum Zugriff gerade erteilt. Finaler Rettungsschuss! Lassen Sie mich mit dem Mann reden, er versteht Deutsch. Versuchen Sie es. Herr Zielinski, können Sie mich verstehen? Er ist wieder da. Er kommt immer wieder. Da ist er. Auf dem Boot. Bei meiner Frau. Nein, bei Goscha. Wen meinen Sie? Immer wieder. Der Vollmond holt ihn aus dem Grab. Es ist kein Vollmond. Sehen Sie, die Sonne scheint. Er kommt wieder. Ich habe ihn doch schon 3-mal erschlagen. Sie haben ihn... 3-mal erschlagen? 3-mal erschlagen. Herr Zielinski, dann überlassen Sie das 4. Mal doch einfach uns. Das hat doch keinen Zweck. Dein Großvater ist krank. Er muss in eine Klinik. Und ich in den Knast, ja? Ich habe die Leiche von diesem Nazi über die Grenze gebracht. Das ist alles, was ich getan habe. Aber wer glaubt mir das denn? Frau Zielinski, hier ist jemand, der mit Ihnen reden will. Rybko! Mein Enkelchen, lass ihn laufen. Überall Polizei, sie werden ihn festnehmen und wegsperren. Er kommt ins Gefängnis und ist büßend für das, was er getan hat. Schick ihn hier, er bekommt seine gerechte Strafe. Wer? Ich? Jack, Gott sei Dank. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, mit mir ja. Aber sag mal, was war das denn für eine Vorstellung? Wer soll ich sein? Jack, erkläre ich dir später. Sie bringen ihn erstmal ins Krankenhaus. Kriminalhauptkommissar Obtentin, wollen Sie mit uns fahren? Wir brauchen Ihre Aussage. Ja. Hat das noch etwas Zeit? Ich würde gern ein paar Schritte zu Fuß gehen. Weißt du... Ich komme mit. Ihr habt dem Alten also vorgemacht, ich wäre der böse schwarze Mann. Wir werden wohl nie erfahren, was genau nach dem Krieg hier passiert ist. Ich vermute, ein durchgeknallter Wehrmachtssoldat hat Zielinskis Frau angegriffen und erschossen. Hm. Jan hat ihn vielleicht erschlagen und dann verscharrt und die Tat verdrängt. Aber sowas kommt ja im Alter zurück. Schwertfegers Pöbeleien sind wohl der Auslöser gewesen. Dann war es Goschkas Großvater, dieser alte Mann, der Schwertfeger umgebracht hat und mich auf dem Friedhof beinahe auch. Ja. Jan hat geglaubt, dass immer wieder der gleiche Mann kommt, der ihn aus dem Haus vertreiben will. Ein Haus, aus dem die ursprünglichen Bewohner auch vertrieben wurden. Ja. Die Erinnerung kann auch die Hölle sein. Und was wird jetzt aus den beiden? Er ist krank. Und Goschka, alles zwischen 4 Jahren und Bewährung. Kommt drauf an, was auf dem Boot passiert ist, Jack. Nichts. Eigentlich nichts. Sie hat mir nur die uralte, verrostete Pistole ihres Großvaters gezeigt. Sag mal, spinnst du es doch nicht dein Ernst? Sie wollte mit der Kohle abhauen und hat dich als Geisel genommen. Meinst du? Och, das sehe ich anders. Und ich bin ja nun schließlich dabei gewesen. Sag bloß. Bettina? Du, guck mal hier. Der neue James Bond. Ist er denn schon in den Kinos? Versunkene Gräber. Hörspiel von Elisabeth Herrmann. Es sprachen Bettina Breuer, Sandra Borgmann, Jack Gartmann, Martin Reinke, Jens Obtentin, Christian Kerepeski, Berthold Kaminski, Gerhard Olszewski, Janusz Zielinski, Richard Wojtilo, Goschka, Elisabeth Müller, sowie Monika Barth, Andrzej Berner, Isabella Grote, Stefan Haschke, Ingeborg Kalweit, Raphael Stachowiak und Jürgen Uther. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Ole Halfer. Regieassistenz Stefanie Porath-Walsch. Dramaturgie und Redaktion Hilke Feeth. Komposition Hans Schüttler, als Ötztaler Almschnalzler Ingo Lahme und Reinhard Lippert. Am Saxophon Edgar Herzog. Regie Sven Stricker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2011 für den ARD-Radio-Tatort.